nächsten Bar. Dann frag ich dich, bist du denn auch dazu bereit? Dann lass uns eine saufen, verschwende deine Richtung Bett mit der Lady für heute Nacht. Mit einem Lächeln stell ich fest, sie hat noch Bier mitgebracht.